Meine Damen und Herren, stellen wir uns mal den entscheidenden Fragen, also den Fragen, die sonst keine Sau interessiert. Wer ist Freund, wer ist Feind und wer hat angefangen mit der Sauerei? Ich habe immer das Gefühl, jemand hat in dem stickigen Raum die Fenster aufgemacht. Ich glaube, wenn er etwas gemacht hätte, was nicht polarisiert, wäre er mit sich nicht zufrieden gewesen. Also dieses Meandern in dieser Gedankenwelt hat natürlich was unglaublich Frisches. Danke, mir geht's persönlich gut. Und ich habe auch ein Motto für mein Leben gefunden. Die paar Tage noch, die uns bleiben, lass ich mir nicht versauen. Der Kabarettphilosoph Matthias Belz. Ein Originalton-Feature von Christiane Meyer-Toss und Konrad Ley. Er sagte zu mir, man muss die Sau rauslassen. Da habe ich gesagt, wenn man die Sau rauslassen will, muss man wissen, ob eine drin ist. Und da, das waren so unsere Gespräche. Er hat immer so ein Lächeln, so einen leichten ironischen Unterton, etwas provozierend, aber ruhig hingestellt. Was ganz Typisches von Matthias, man wusste nie, wo er eigentlich steht. Ich glaube, dass es nicht zufällig ist, dass man wenige Autoren so gut an ihren Texten unterscheiden kann, wie man Matthias Belz unterscheiden kann. Von Schlammbeißern und der Tapferkeit ohne Feindberührung. Kindheit und Jugend in Oberhessen. Der Super-GAU, die Supersau, Becquerel und Rem. Vorwandstufe, Schadstoffarm, egal, egal, egal, egal. Es haben viele dieser Bühnenmenschen wenig Biografie. Roger Willemsen, Publizist und Fernsehmoderator. Und da ist einfach sehr wenig Erfahrung eingeflossen. Und bei Menschen wie Dieter Hildebrandt oder Matthias Belz, da schmeckt die Biografie immer mit. Es war ganz dicker Schnee, auch für den Vogelsberg. Waren damals die Schneeverhältnisse sehr schwierig. Und dann hat es plötzlich geklopft an das Fenster. Und dann war die Schwester von der Frau Belz, die war am Fenster und hat gesagt, unsere Mutter kriegt ihr Kind. Und hat meine Oma gesagt, ich kann das in dem Schnee nicht allein, geh mit. Dann bin ich mit und wie wir hinkamen, stand die Frau Belz zwischen zwei Stühlen und wir wollten sie noch ins Bett bringen und das war nicht mehr möglich. Und da habe ich vor ihr gekniet, um ihr zu helfen. Und da kam dann der kleine Matthias Belz schon sturzähnlich an. Also unsere Oma, die hatte ihn sehr bevorzugt, weil der Matthias, ich muss das zugeben, zumindest die ersten Jahre der Schönere war. Der hatte so schöne Engelslocken. Michael Belz, älterer Bruder von Matthias Belz, Lehrer und seit 40 Jahren Mitglied der DKP. Und das führte dazu, dass die Oma von uns, die hat mir dann immer das Frühstücksbrettchen auf den Kopf geschlagen und er wurde bevorzugt. Das heißt, ich bin nicht mehr gewachsen, er konnte sich ausdehnen nach oben. Ja, das war mein Schicksal, da habe ich heute noch drunter gelitten. Auf dem Schreibtisch meiner Mutter stand der Kopf unseres Bruders Martin als Tonskulptur, die der Künstler Charlie Burkhardt geschaffen hatte. Martin war, wie uns beiden immer versichert wurde, sehr klug, wenn nicht gar ein Wunderkind, das allerdings wegen der medizinischen Unterversorgung der Zivilbevölkerung 1943 an einer, vielleicht im Friedensfalle harmlosen, Herzinsuffizienz gestorben war. Ich glaube, dass mein Bruder, wie ich kein auffälliges Kindergenie, wohl stärker als ich gefühlt haben muss, dass zuweilen die Mutter womöglich darüber mit dem Schicksal haderte, dass das falsche Kind, also Martin, statt Michael gestorben war. Dieser Makel des fälschlicherweise Ungestorbenseins traf mich nicht. Ich trug den Makel des falschen Geschlechts. Da meine Mutter nach zwei Knaben, wenn auch der klügere von beiden schon verschieden war, ein Mädchen haben wollte. So enttäuschte ich in anderer Weise als mein unglücklich überlebender Bruder die Erwartungen der Kleinfamilie. So ein schöner Beamtenstatus, so wie bei mir, gell? Ich sage immer Kommunist und Beamten, davon der Schnittmenge ist Zuverlässigkeit. Das wollte er aber nicht. Er wollte also ein bisschen freier schweben und ist dann zu Oppel. Einmal schenkte meine Mutter meinem Bruder eine getrocknete Pflaume, um die er sie angebettelt hatte. Es war die letzte aus der Tüte vom Reformhaus und die gab sie ihm gern. Ich beobachtete diese Verschwendung durch die geöffnete Tür vom Flur aus. Mein Magen zog sich zusammen, ich war kurz vorm Weinen. Tiefe Verzweiflung und das Gefühl, für immer verlassen zu sein, stellten sich ein. Ich war hassverzerrt eifersüchtig auf meinen Bruder, der doch nur eine kleine, süße, getrocknete Pflaume erbeten hatte von meiner Mutter. Dieses Bild, das ich auf dem Gang stand und eine ungeheure und tief verletzende Ungerechtigkeit beobachtet hatte, hat mich verfolgt bis zum heutigen Tag, an dem ich dieses kleine, beschämende Erlebnis niederschreibe. Ja, zum Revolutionär wird man nicht durch Wissenschaft, sondern durch Empörung. Wer in Gießen aufgewachsen ist, bleibt halt Schlammbeißer. Er ist immer ein Oberhesse geblieben, ein Gießener, der das Alltagsleben beobachtet hat und das auch mitgemacht hat. Rudolf Stock, Schulkamerad von Matthias Belz. Aber er hatte früher schon das Gefühl, was Besonderes zu sein, war was besonders Abartiges. Ein weißer, gesunder, heterosexueller, berufstätiger Mann aus Oberhessen. Das sind 6 unsichtbare Behinderungen. Das Böse ist ja die Geburtshelferin des Guten. Das war früher schon so, wenn ich durch Gießen abends so frühen Abend nach Hause gegangen bin, aus allen Kellern ein Riesengeschrei. In den 50er Jahren war es noch üblich, dass die Väter, wenn die von der Arbeit nach Hause kamen, erst mal ihre Kinder verprügelt haben. Heute, durch diese gleitende Arbeitszeit, ist diese musikalische Feinabstimmung nicht mehr herstellbar. Kinder sind Partisanen, denen man rechtzeitig das Handwerk legen muss. Das wussten die Väter aus Russland und die Mütter von den Fremdarbeitern. Da war der knallhart, der Matthias. Und er war damals auch schon, denke ich, belesen als wir. Wenn wir nicht mehr mithalten konnten, der einzige Partner des Lehrers war Matthias. Der Rest hat zugehört. Ich habe als 11-, 12-, 13-, 14-Jähriger gern Kafka gelesen, Ionesco, Beckett im Theater gesehen und andere schwierige Autoren genossen, unter anderem im Radio Adorno gehört. Und habe mich daran gefreut, dass ich sie nicht verstehe. Denn ich hatte den tiefen inneren Eindruck, dass sie, diese Werke, mich verstehen. Dass sie die einzigen sind, die mich verstehen. Daher meine Liebe zu diesen Autoren. Paul Celan gehört auch dazu. Die Lehrer, die aus dem Dritten Reich kamen, aus dem Krieg, und dann uns jungen Schülern erzählen sollten, was jetzt Demokratie ist. Und das war so unglaubhaft, dass wir da selber immer unsere Witzchen drüber gemacht haben. Ne? Helmut Schmidt, Schulkamerad von Matthias Belz. Also ich weiß zum Beispiel von einem Lehrer, einem Sportlehrer, der hatte nur eine Turnhose, der hatte keine Hose mit einer Bügelfalte. Und dann kam eine Delegation aus Israel an der Schule und dann hat er sich eine Bügelfalte reingenäht in seine Turnhose. Und das war sicher ein bekennender Nazi. Meine Generation ist auf Lehrer getroffen, die nur ein Thema hatten, den Krieg und ihr Soldat sein. Nun muss man wissen, dass der Krieg der Vater aller Dinge ist. Betont sei hier aller Dinge. Und das zeigte sich besonders bei denen, die ihn 6 Jahre mitgemacht hatten, die also die schlechteste Ausbildung besaßen, die ein Mensch erleiden muss. Krieg. Diese pädagogisch unterentwickelten Studienräte wurden auf uns losgelassen und haben unsere Generation zerstört und sind verantwortlich für all die Schandtaten, die wir angerichtet haben. Wir, zwischen 1940 und 1950 Geborenen. Wir haben als 68er die Familie zerstört, den Respekt vorm Alter und die Disziplin kaputt gemacht. Und andererseits stellen wir als Nichtrebellen die langweiligsten und unfähigsten Politiker und Wirtschaftsführer, die je auf deutschem Boden das Vaterland in den Ruin führten. Wir hatten einen Oberschenkelamputierten. Also ein Oberschenkelamputierter hat so einen Saugnapf am Oberschenkel. Und wenn er aufsteht, ist da ein Ventil und dann wird die Luft abgelassen. Wenn wir aufgestanden sind, haben wir alle erstmal gemacht. Also auch Matthias da vorne in der ersten Reihe, ja. Man muss nicht politisch korrekt das irgendwie abhandeln, sondern man kann auch sagen, der hat halt ein abes Bein oder das ist ein Krüppel oder sowas in der Art und Weise. Es gibt ja diesen schönen Satz bei ihm, man darf diskriminieren, man darf sich aber auch auflehnen dagegen, nur jammern gilt nicht. Lorenz Jäger, Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Buchautor. Hausmeister war die Respektsperson für uns in der Schule, die Lehrer überhaupt nicht, aber der Hausmeister. Und da gibt es ja auch schöne Stücke von ihm, den Hausmeister. Gute Laune, Stimmung. Bisschen Stimmung hier, extra tourmäßig. Aber wie es innen aussieht, das interessiert niemand. Wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme und wenn ich dann die Tür aufmache und mich empfängt nur eine große Stille und alles liegt noch da rum, wo ich es hingepfeffert habe. Kein Gruß ist in den Staub der Kommode gemischt. Keine liebevolle Stimme sagt, guten Abend, Schatz! Wenn dann die Tür hinter mir ins Schloss fällt, wissen Sie, wie ich mich dann fühle? Endlich allein! Endlich keine falsche Rücksichtnahme und verlorene Höflichkeit mehr. Nur noch stille Lebensfreude an mir selbst. Und wenn ich dann in den Spiegel schaue, dann gruselt's mich. Da brauche ich kein Video. Ich bin autark, der Weinkeller. Ja, freut mich. Ja. Der Kühlschrank ist gefüllt, der Weinkeller wohl sortiert, ein Notstromaggregat ist vorhanden, mir kann überhaupt nichts mehr passieren, aber ich gebe auch nichts ab. Egal, wer da kommt, ob das mein Nachbar ist oder der Dritte Weltkrieg, kriegt keiner was. Hab jetzt neue Nachbarn gekriegt, der alles ausgezogen, ich hatte den immer ein wenig geärgert, das war so ein SPD-Spießer, edel wie rau und dumm wie Sau. Wenn der Besuch gehabt hat von seinen Parteigenossen und die sich rumgelümmelt haben im Garten, habe ich immer rübergerufen. Herr Hitler, Herr Kamerad, Deutschland braucht einen Reichskanzler, dem man wieder vertrauen kann. Besonders geärgert hat er sich vor der Bundestagswahl. Da stand er im Januar im klirrenden Frost draußen, hat Holz gehackt für seinen Kamin. Rübergerufen, Herr Nachbar, versöhnen statt spalten. Faszination für Verbrechen. Die Kriegskomödies der Trümmerfrauen. Mich hat der Esel im Galopp verloren. Drum hab ich auch so große schlappe Ohren. Meine Mutter hat mich nie geliebt und hat meinen Vater ausgesiebt. Ich bin kein Diese Faszination am Verbrechen, das muss ich schon sagen, da ist vielleicht auch der Übergang nachher zum Rebellentum drin. Ich habe einen, glaube ich, stark entwickelten Voyeurismus für Gewalt. Es hängt mit der Situation auch nach dem Krieg zusammen. Der Krieg war das Thema. Alle Familienfeiern fingen irgendwie relativ leise an und wenn das erste Glas Wein weg war, dann wurde dermaßen fasziniert vom Krieg erzählt. Also die Soldaten weniger, aber die Frauen, die sind richtig aufgeblüht, wenn sie von Bombenangriffen erzählt haben, wie sie das überstanden haben, wie sie nach dem Krieg ohne Geld zu haben, was geklaut haben oder auf Trümmergrundstücke gegangen sind, dort Balken rausgesägt und gekloppt haben. Das Witzige war, die wurden auch als Komiks erzählt, das waren eigentlich so Kriegskomödie haben die, also ich weiß ja, wie das in anderen Familien war, also da die traurigen Zeit, das war mal Weihnachten, da wurde geheult, weil der Vater tot ist und der Bruder tot ist. Aber so bei Geburtstagen wurde das immer unter der besonderen Berücksichtigung der Komik und der Spannung erzählt. Und da kriegst du wahrscheinlich auch so ein Grundinteresse an eben Verbrechen und Gewalt. Wir hatten da auch Banden und ich weiß mal, ich musste eine Aufnahmeprüfung machen bei einer Bande. Da wurdest du an einen Zwetschgenbaum gehängt mit einem Draht, mit einer Drahtschlinge und dann musstest du aushalten, möglichst lange. Und wer es lange genug ausgehalten hat, wurde aufgenommen. Ihr mit dieser Löwenkralle, mache ich meine Feinde alle. Ja, mit dem beschuhten Fuß dreht ich Gegner gern zu Mus. Selbst mein Hang zur Liebe spielt mit dem Todestriebe. Denn der Aggressionsverzicht führt zu Rheuma, Krebs und Gicht. Wir hatten einen Lehrer, der war in Russland im Bergwerk, Kriegsgefangener. Und der hat, wenn er seinen Unterricht begonnen hat, erst einen Panzer vorne auf sein Pult gestellt. Und das Rohr zeigte nach Osten. Und dann sind wir vorne an die Tafel, haben das Rohr wieder rumgedreht, aber der Unterricht ging erst weiter, wenn das Rohr nach Osten wieder zeigte. Ja. Ich war dann mit meinem Bruder zusammen, wir waren in der Internationalen der Kriegsdienstverweigerer und beim Ostermarsch, also noch als Schüler. Und das galt natürlich als kommunistisch und teuflisch. Wir fanden das eigentlich relativ harmlos, war es ja auch. Als Pazifist ist man für den Frieden und gegen die Gewalt. Das ist ja eigentlich sehr milde und hat auch nichts Rebellisches, wurde aber einem so beigebracht, als sei das die höchste Form der Rebellion, dass man jetzt hier die Kommunisten als Menschen bezeichnet und dass man da keinen Krieg machen soll. Also ich glaube schon, ich bin in so eine Aggressivität gegen die Gesellschaft reingebracht worden, ohne das zu wollen. Ich habe nicht diese Identität gehabt, ich gehöre ja nicht dazu und das ist gut so und ich werde jetzt Anarchist, sondern eigentlich wollte ich meine Ruhe haben und dabei sein. Das ganze Leben ist ein Fronttheater. Erst kommt der Krieg, dann kommt der Kater. Man beschäftigt sich auch mit den Grundfragen, wie entsteht überhaupt Recht? So ist ja ganz wesentlich. Ne? Zum Beispiel, wenn man in der Kneipe sitzt, kommt auf einen einer zu, so ein großer, so ein kräftiger mehr, noch kräftiger, und haut am einen rein und fragt, und weiter? Und er sagt, nö, schon recht. Nö. Nichts mehr. Weil Recht entsteht ja oft ganz anders, als wie es nachher wirken soll. Bonn-Experten anerkannt, die Aktentasche in der Hand, gefüllt mit heißem Wüstensand, you are prepared in Stadt und Land. Diese wunderbare Aktentasche ging an einem wunderbaren Sommernachmittag oder war es gar ein Mittag. Genau genommen, es war der 20. Juli 1944. Am damals noch gesunden anderen Arm des Grafen Stauffenberg einen schweren Gang. In der Tasche befand sich eine Bombe. Alle drei, Graf, Bombe, Tasche, gingen zum Führer Hauptquartier. Der Graf stellte die Tasche mit Inhalt unter einen großen Tisch, auf dem sich eine Landkarte befand, und eilte dann verdächtig schnell aus dem Raum. Kurz darauf kam der Führer herein, beugte sich über den Tisch, um zu schauen, wo es lang geht. In diesem Augenblick explodierte die Bombe. Tasche und Führer blieben ganz. Nun ist diese Tasche aber nicht nur die Zeugin eines missglückten Attentats. Nein, das ist unser Urgrund. Hier kommen wir her, da müssen wir wieder hin. Das ist die Gebärmutter der Bundesrepublik Deutschland. Denn wie war damals die Lage? Der Zweite Weltkrieg, der deutsche Hakenkreuzzug, war total und absolut verloren. Und wenn er so verloren worden wäre, wie er dann tatsächlich auch verloren wurde, ohne die Männer des 20. Juli, dann wäre die ganze Welt über unsere Wehrmacht, das Heer, die Marine, die Luftfahrt hergestürzt und hätte gesagt, alles Nazis. So bekamen die Männer des 20. Juli und retteten die Ehre der Wehrmacht. Ohne die Männer des 20. Juli wäre es nicht zur Wiederbewaffnung gekommen, denn ohne die Männer des 20. Juli wäre doch niemand auf die Idee gekommen, dass die Bundeswehr etwas ganz Neues ist. Das ist ein pazifistischer Beifall, haben Sie das notiert? Ohne die Männer des 20. Juli säße heute der Russe hier und unsere Kinder müssten in sibirischen Gesamtschulen Schlange stehen und Perestroika tanzen. Aber zum Glück kam der Graf Stauffenberg, denn er wusste damals schon, wer nicht bombt zur rechten Zeit, versinkt in der Vergessenheit. Terrorismus, meine Damen und Herren, ist in erster Linie eine Frage des Datums. Deshalb vergessen Sie nie Ihren Kalender und Ihre Aktentasche mit Inhalt. FAZ-Fragebogen. Was ist Ihr Hauptcharakterzug? Oberhesse. Also Tapferkeit auch ohne Feindberührung. Nun, die Feindberührung, es ist, wenn man das liest, was er über seine Großmutter sagt und die Zeit des Krieges, und der Vater ist im Krieg geblieben, ist nicht mehr zurückgekommen, da kann man wohl schon von einer gewissen Feindberührung reden, die er aber auch nicht kläglich oder jammernd formuliert hat, sondern in den wunderbaren Aphorismus gebracht hat, Love me tender, unconditional surrender. Also die bedingungslose Kapitulation und danach kommt Elvis. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always. Diese Bundesregierung braucht unsere Unterstützung, es wird immer wieder gefragt, hat Kabarett Wirkung? Wir sagen immer wieder nein, nein, nein, aber wir wollen diese Regierung unterstützen, denn fassen wir die Lage dieser Bundesregierung mal kurz zusammen in einen Satz. Es ist gerade noch hell genug, um feststellen zu können, dass es langsam dunkel wird. Und da sind wir natürlich sofort hier in Berlin bei Heiner Müller. Heiner Müller hat einmal beim Gewinn des Büchner-Preises in Darmstadt den wunderschönen Satz gesagt: Der Molotow-Cocktail ist das letzte bürgerliche Bildungserlebnis. Das haben wir gestern im Bundestag gesehen. Es stimmt. Die Kolleginnen und Kollegen der CDU haben sich vorbereitet durch ethnologische Studien im Spondi-Bereich. Dort wurden alte Rituale studiert, die sie nicht verstehen. Ich gehöre auch zu den Spondi-Verbrechern aus Frankfurt, meine Damen und Herren. Das ist ja, kann man sagen. Und ich muss auch sagen, das ist vollkommen richtig, dass man das mit den Verbrechen der Wehrmacht vergleicht. Nun, ich erinnere mich, es gab kein schlimmeres Verbrechen als die Belagerung der Springer-Druckerei 1968. Dagegen ist die Belagerung von Leningrad nun wirklich nichts gewesen, meine Damen und Herren. Denn sie war angekündigt. Adolf Hitler hat gesagt, seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Wir sind einfach abends hingegangen und haben gesagt, jo, jetzt sind wir hier. Ne? Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lauen Maienzeit. Am schweren Wasser leicht vorbei. Egal, egal, egal, egal. Opel Rüsselsheim. 7 Jahre Arbeit in der Fabrik Achsenbau. Ein Mann wird aus einer Eckkneipe rausgeschmissen. Er macht ein vorwurfsvolles Gesicht und sagt, jetzt mache ich mich selbstständig. Damit haben wir das Schicksal der Arbeiterbewegung am Ende des 20. Jahrhunderts knapp und kurz zusammengefasst. Wir haben eben Anfang der 70er Jahre gesagt, da gab es dann 1969 Septemberstreiks und vorher wurde das Proletariat zu Tode gesprochen in 16 Jahren. Das gibt es gar nicht mehr, das Ende der Proletarität. Und wir haben gesagt, das Proletariat gibt es noch. Und unterschieden haben wir uns wieder von vielen anderen kommunistischen Gruppen, dass wir gesagt haben, es ist eine multinationale Klasse. Es gibt nicht eine deutsche Arbeiterklasse, sondern es gibt Arbeiter und da sind auch ganz viele Ausländer dabei. Da war der Betrieb Opel interessant, weil da sehr viele Spanier, Türken, Italiener waren, Griechen. Deutschen waren oft die Facharbeiter und die anderen die angelernten Arbeiter, also die Fließbandarbeit gemacht haben. Und da sind wir in diese Fabrik rein, um zuerst mal zu untersuchen. Es hatte noch einen anderen großen Vorteil, es hat einem das Realitätsprinzip der Gesellschaft näher gebracht, als wenn man nur in der Alternativszene, in der Wohngemeinschaft, in der alternativen Kneipe, im alternativen Frauenzentrum mal reingeguckt hat und rausgeschmissen worden ist. Das war eine politische Kontrolle auch. Also nicht nur wir haben die Arbeiter denen was erzählt, sondern die haben uns auch was vom Leben erzählt. Und das war auch nicht schlecht. Matthias war dort am Sender und das war eine Schlüsselposition für jeden Arbeitskampf. Wenn der Matthias nicht mehr gesendet hat, dann ist der K40 nach 20 Minuten stehen geblieben. Gerhard Kämmerling, Betriebsrat bei Opel Rüsselsheim im Press- und Karosseriewerk K40. Und wenn der Arbeitskampf war, dann haben wir halt Arbeitskampf gemacht. Es gibt eine Zeit zum Kämpfen, es gibt eine Zeit zum Arbeiten. Und wenn dann Arbeit wieder da war, dann ist die auch erledigt worden. Und beides macht man gewissenhaft. Es gibt diese berühmte Szene, also wo die mal ein Auto gegen die Wand fahren lassen, sich und dann auf die Teile springen, die Arme ausbreiten und frei wie ein Vogel brüllen und die alle Arbeiter auf einmal mitmachen, der Matthias ebenfalls. Und sagen wir, für 1-2 Minuten alle Hemmungen fallen und die Befreiung am Band gespielt wird. Rolf Strojetz, Arbeitskollege bei Opel Rüsselsheim. Er war sehr konsequent in seinen Handlungen. Wenn er der Auffassung war, dass dieser Weg, den wir gehen, richtig ist, dann war es der Weg. Also ich denke, sein ganzes Leben hat er sich nicht als besonders körperlich vital empfunden. Und da hatte er einen gewissen Komplex, würde ich sagen. Christiane Meyer-Toss, Autorin, Agentin und Ehefrau von Matthias Belz. Wie er es mir geschildert hat, kam er da in diese Männergesellschaft von sehr kräftig, sehr schwer arbeitenden Menschen. Und da, siehe da, zu seiner Überraschung hat er sich da sehr gut behaupten können und auch beobachtet, dass er immer kräftiger wurde, also kräftiger im Sinn von muskulöser und wurde ernst genommen. Nicht nur von seinem Kopf her, sondern er fühlte sich da total wohl und hatte nicht mehr diesen Komplex. Ich bin die Trommel von Karlsbad und Eger. Ich trommel für Blut und für Boden. Der Background für großdeutsche Fackelträger, für Eichenlaub und auch für Loden. Von der Revolution in uns und außer uns. Ja, wenn die Mütter und die Großmütter dominierten, da war die Mädchenwelt sowieso weit. Also in der Zeit wurden wir eher von Mädchen attackiert, als es soweit war, als dass wir aktiv gewesen wären. Das hat sich zum Guten gewendet, dank Vietnamkrieg und andere Ereignisse. Bin ich in Frankfurt, im Reuterweg zum Amerikahaus und hab denen die Scheiben eingeschmissen. 3 Tage vorher hatte mich die Gabi verlassen. Da hatte ich so einen Hals wegen Vietnam, hab den Amerikanern was kaputt gemacht. Obwohl die Amerikaner die Gabi gar nicht kannten. Es ging ja damals um die Einheit von privat und politisch, also Gabi und Vietnam. Mein Einwand, statt dem Leben Sinn zu stiften, heißt's, die Sinne zu entgiften. Heißt es lieben, heißt es hassen und vor allem Essen fassen. Denn es ist der Sinn der Welt, dass sie nichts zusammenhält. Meine Damen und Herren, Adolf Hitler ist mit 56 Jahren gestorben, Lenin mit 53 Jahren, ich bin jetzt 55 und frage mich natürlich auch, was hast du eigentlich geleistet? Adolf Hitler ist mit 43 Jahren Reichskanzler geworden, hat sich zum 50. Geburtstag den Zweiten Weltkrieg geschenkt. Meine Mutter ist schon vor 28 Jahren gestorben, mein Vater vor meiner Geburt. Da frage ich mich, bin ich überhaupt reell, virtuell oder was denn? Habe ich einen freien Willen oder bin ich bloß vernünftig? Das ist nicht identisch, das ist oft weit auseinander. Zum Beispiel Immanuel Kant, ein bekannter Ostpreuße, der allerdings nie Mitglied in einem Vertriebenenverband war, hat mittags wahnsinnig viel gegessen. Der hat 2 Gänge Fisch, 2 Gänge Fleisch und Pudding hat er gegessen, der Mann. Wahnsinnig. Der wusste, dass das unvernünftig ist, aber hat es aus freiem Willen getan. Und so entstand die Kritik der praktischen Vernunft. Einer der Hauptphänomene der Aufarbeitung in der Studentenbewegung war ja der Nationalsozialismus und wie man mit diesen Vätern, unter anderem mit diesen Nazivätern, umgeht. Und in diesen Kreisen wurde ständig diskutiert, was macht man jetzt zum Beispiel mit diesen Vätern. Ria Endres, Schriftstellerin und Freundin. Da gab es eben so Überschneidungen, wo die Matthias Belz und ich so augenzwinkernd uns darüber unterhalten haben, was es heißt, dass wir keine Naziväter haben. Also er, sein Vater ist an der Ostfront geblieben und ich bin eben ein Besatzungskind, amerikanisches Besatzungskind, das keinen Vater hatte. Und da kann ich mich nur sehr gut daran erinnern, wie wir darüber gelacht haben, dass wir wenigstens dieses Erbe nicht haben. Mein Gott, habe ich mich oft und ausführlich geschämt. Das Gefühl selbst ist nicht schön, ewig mit schamroter Birne durchs Leben zu tapern. Dennoch, wer sich nicht schämt, dem fehlt auch wieder was. Wir Schamsammler kennen die Peinlichkeit. Es dauert, bis man diese genießen kann oder gar zu inszenieren weiß. Wer sich viel schämt, lernt auch Gott kennen. Das ist der oberste Lagerleiter im Großmarkt, wo es Paletten voller Schämereien hat. Nichts spricht gegen eine schöne Revolution, das ist wahr. Solche Feste der Rache und des Sieges über Pein und Ungemach braucht der Mensch immer mal wieder im Lauf der Geschichte, die sich aus Schmutz, Schund und Schmerz zusammensetzt. Revolution aber ist Waschtag. Doch muss danach die alte Wäsche weggeschmissen werden? Also er hat immer sofort die Fäden wieder gehabt, in die Literatur rein. Also nicht nur eben diese Philosophie, sondern wie geht man mit der Literatur in der modernen Welt um. Aber immer wieder, also das Zurückgehen doch in diesen Nationalsozialismus, was das bedeutet hat. Dieser Grundstock, der uns einfach so geprägt hat in unserem Sein. Weil wir waren ja die Nachfahren dieser schrecklichen Generation. Und das hat er natürlich keine Sekunde vergessen. Er hat ja auch diesen Satz gesagt, Kabarett hat nur ein Thema, Lachen nach Auschwitz. Also das ist ja so ein fundamentaler Satz. Darum gruppiert sich natürlich alles andere. Und das ist natürlich auch dieses dialektische Verfahren mit diesem merkwürdigen Witz, der einen nicht zur Ruhe kommen lässt. Ich ließ mich schon schlagen für Hitler und Co., für CVJM und für Falken, für Ideale, Armes und en gros. Ich habe es stur ausgehalten. Der Wahrnehmungsfanatiker oder die Methode Belz. In meiner Traumbibliothek für Barden stünden keine Werke der Literaturkritik. Und die einzige kritische Übung, die von Studenten verlangt würde, wäre das Verfassen von Parodien, heißt es in einem Text des Dramatikers und Dichters W.H. Auden. Parodieren lässt sich am besten der tödliche Ernst. Er versteckt am meisten Komik. Ich denke, er war ein Wahrnehmungsfanatiker. Er hatte einen gewissen Überdruck an Wahrnehmung. Ja? Wahrnehmung, die er sich auch fast als Programm auferlegt hat, ja? Als Pensum für seine Arbeit. Also er musste all das zulassen, was er gesehen, gespürt, gehört hat. Da er ja persönlich ein Hypochonder war mit einer übergroßen Angst vor Krankheiten, vor physischer Abscheu, vor Lärm, vor eigener sportlicher Betätigung, Angst vor zu großer Nähe, alles Mögliche, musste er schon mal aus eigenem Interesse privat ein großer Entdramatisierer sein. Auch wenn es nichts zu entdramatisieren gab, wir haben es vorsorglich schon mal heftig betrieben. Wenn wir auf der Mühle im Spessart waren, meinetwegen, dann so war es das Mühlrad der Weltgeschichte, was sich da weiter dreht, oder die goldenen oder silbernen Löffel des Lebens, die wir hofften, bald wegleben zu dürfen und so weiter. Es gibt so Tage, da wehen einem die Urfragen der Menschheit an. Was ist der Mensch? Wo kommt er her? Warum ist er da nicht geblieben? Ich habe öfters mal so Straßentheater mitgemacht in wechselnden Zusammensetzungen oder so Improvisationsgeschichten, Willy Brandt-Parodien bei Demonstrationen oder auch auf einer Betriebsversammlung. Und dann haben wir verschiedene Leute in Frankfurt dann eine Theatergruppe gegründet, Karl-Naps Chaos-Theater hieß die, und haben Kabarettszenen gemacht zur KKW-Bewegung. Weil unser Gegenstand war eben nicht die Herrschenden, die Schweine, sondern war die eigene Bewegung. Er war immer mehr auch jemand, der so ein Mix aus Till Eulenspiegel und Mönchhausen, ne? Till Eulenspiegel war ja eigentlich kein Clown, sondern er hat ja den Menschen den Spiegel vorgehalten und der Mönchhausen war ja eigentlich nur ein Träumer. Der Kabarettist ist ein vorwärtsgewandter Historiker. Mit dem Material der Gegenwart, in der sich die Geschichte zwischenlagert, gibt er Prognosen ab für die Zukunft. Dabei kommt es auf Genauigkeit an und nicht auf Werturteile. Die gehören zum Material und sind modeabhängig und gestaltbar. Also brauchen wir Märchen, Mythen und Gleichgültigkeit, statt den unabdingbaren Wunsch zur Veränderung der Welt. Das tut die auch ohne unser Zutun. Kabarett will nicht beschleunigen, sondern legt eine Atempause ein. Kabarett ist also ein Abbruchunternehmen mit eingebauter Wiederaufbauleistung. Was mich nervös gemacht hat, da gibt es auch was. Zum Beispiel, dass überall, wo er saß und stand, hat er sich Sachen notiert. Besessen. Tausende von Notizblöcken, die orangenen Notizblöcke aus Frankreich, die hat er voll gekritzelt, ja. Seine Besessenheit, seine Dünnhäutigkeit lag auf der Hand, ja. Ich würde sagen, ein Wahrnehmungsüberdruck, den er da zum Ausdruck gebracht hat, indem er ununterbrochen Sachen notiert hat. Natürlich auch der besessene Künstler, ganz klar. Matthias Belz begegnete mir wie ein leicht vierschrötiger, ein wenig unbeholfener, in seinem Körper so ein bisschen verschrägt sitzender Feingeist, der sofort klar machte, dass er eine hohe Wahrnehmungsintensität hatte für alles, was um ihn herum passierte, der sehr empfindsam reagierte auf Stimmungsschwankungen, das Milieu, die atmosphärischen Verschiebungen und der mit einer profunden Sympathie, glaube ich, in dem Augenblick zumindest mir begegnete, was sehr nett war. Es gab irgendeine Form von Erkennung unter uns. Die kabarettistische Methode zur Erhellung der realen Finsternis arbeitet mit geheimdienstlichen Mitteln. Der Historiker ist der rückwärtsgewandte Prophet. Der Kabarettist erstattet Bericht von den Fronten der künftigen Kriege. Auf die Frist kommt es an, die uns bleibt. Entertainment ist wie alle große Kunst immer eine Fristverlängerung. Ich möchte ein persönliches Bekenntnis ablegen. Ich heiße Matthias Belz und bin Alkoholiker. Ich schreibe aus diesem Grund Gedichte. Ist im Schrank die Bottle leer, greife ich krank zu Bottle leer. Es tut wenig. Aber Poesie muss schmerzen, um Wirkung zu entfalten. Das ist eine lustige Geschichte, die Hoffnung auf die Verbesserung und die Erziehung des Menschengeschlechts. Also schon bei Marx taucht die Frage auf, wer aber erzieht die Erzieher? Das ist eine der entscheidenden Fragen, die die Kommunisten sich ja nicht mehr gestellt haben. Außer Heiner Müller, der hat sich immer gestellt. Zur Komik, zur Ironie, zum Witz gehört nun mal das, wovon sie ausgeht. Und das ist eben Pathos, Angst, Dramatik, Existenznot, Scham, Peinlichkeit. Sonst entsteht ja gar keine Komik, kein Witz und eben auch keine Freude, also auch kein Bühnenerfolg, kein Spaß. Und darauf kommen sie schon sehr an, ne? Die Leute zu unterhalten. Betrachtet man die Welt, wie es ihr gebührt, als miese Comedy-Show, deren Erfinder und Regisseur schon längst tot ist, dann gilt es, auf Komik zu achten. Was aber ist Komik? Sie ist nicht das Gegenteil von Ernst, Komik ist das Gegenteil von gut gelaunt. Darum entsteht wirkliche Komik dort am schönsten, wo es jemand sehr ernst meint und scheitert. Hier bietet sich das weite Feld des Sportes an, der bekanntlich die ernsteste Hauptsache in der Welt ist, zumindest für die, die ihn betreiben. Sport ist spannend oder komisch. Darum verweigere ich seit Kindesbeinen den Dienst am Sport. Ich möchte selbst darüber bestimmen, wann und wo ich mich blamiere. Ich fordere Selbstbestimmungsrecht für mich über den Zeitpunkt öffentlicher Peinlichkeit. Er hat sich vorbereitet auf seinen Auftritt, indem er anfing morgens mit Kreuzworträtsel lösen, also ganz wichtig immer wieder Kreuzworträtsel. Tagebücher von Ernst Jünger, das war auch wesentlich, wegen der Gelassenheit, wegen der Geistesgegenwart, die er da geschätzt hat, die absolute Gelassenheit. Und dann ging's los. Den Genuss am Außenseitersein, den gab es, den glaube ich auch wahrgenommen zu haben. Und auch das Vergnügen darin, mitten im Material zu stehen. Er war natürlich überall der Außenseiter, ganz klar. Ein ungeheuer wacher, teilnehmender Außenseiter, eine Randfigur. Einer mit einem sehr heiteren, kindlichen, verspielten Gemüt. Er kam am Abend rein und sagte nicht, er hätte den Erzbischof gesehen, sondern den Erdbeerschorsch. Und das habe ich ihn gefragt, was er gesehen hat. Er hat gesagt, den Erdbeerschorsch. Den Erzbischof. Und das hat er mit Vergnügen gemacht. Dieter Hildebrandt, Kabarettist. Ich liebe ließ mich schon schlagen für Hitler und Co., für CVJM und für Falken, für Ideale, Armas und Angro. Ich habe es stur ausgehalten. Die Bühne. Von Kreuzworträtseln, karierten Jacketts und Fluchtbewegungen. Er hat mal gesagt, dass sie nichts anderes kennt, als Angst zu haben. Angst vorm Aufstehen, Angst vorm Schlafen, Angst vorm aus dem Zimmer gehen, auf die Straße gehen. Und dann sagt er immer in dem Programm, wenn ich dann wirklich rausgehe, dann sehe ich, dass ich recht hatte, also Angst zu haben. Er ging von der absoluten Grausamkeit der menschlichen Komödie sozusagen aus, die absolute Grausamkeit der menschlichen Beziehungen, der Weltgeschichte, das kann man so empfinden und er hat es so empfunden. Dieses in Themen reinspringen, Schlagabtausch auf der Treppe, die Treppe runterspringen und schon wieder verschwinden. Dieses Hin und Her, dieses ganz Schnelle, was aber so einen Nachklang hatte und so eine Nachwirkung, das hat ihn eigentlich ausgezeichnet. Die Distanz in diesem Präsenten, das war auch seine eigentümliche Dialektik, also war sehr nah und fern zugleich. Also einer, da ging sofort wieder der Vorhang zu. Er war da auf der Bühne, hat was gesagt, weg, Vorhang zu. Das Kommen und Gehen, ich glaube, es hat ihm auch sehr viel Kraft gekostet. Und das Nicht-sich-festsetzen-lassen, also auch in gewisser Weise diese Fluchtbewegung. Seine Methode war, glaube ich, die Leute schwindelig zu reden. Er hat einen ungeheuren Genuss gehabt, denen auch nicht viel zu erklären. Er wollte sie, glaube ich, in den Rausch versetzen. Also wie er sich gekleidet hat mit diesen fantastischen Jacketts, diese ironische Brechung in diesem Auftreten, diese Krawatten, dieses Grelle, was aber zugleich auch schon wieder die Distanz hatte, weil diese Jacketts waren ja so gut geschnitten. Er hätte ja auch gerade eben aus London kommen können von einem Schneider, der ihm das ganz perfekt gemacht hat. Es war alles in dieser Mischung. Es hat aber auch dazu gedient, dass man nicht an ihn rankam. Sicher waren die Jacketts, die großen Krawatten, die waren sicher zum nächsten Mal Zitat Peter Frankenfeld. Mir sicher hat das auch zu tun gehabt mit seiner Arbeit im Tigerpalast, im Varieté, wo ja die ganzen Artisten aufgetreten sind und die, mit ihren Kostümen. Es hat sich ja auch ein bisschen was von daher abgefärbt. Zugleich hat er auch beim wieder was Weiches, Zartes gehabt. Auch dieses Spiel mit den Händen war ja auch sehr, sehr schön. Also er war also einfach ein gut aussehender Mann. Eine ganz edle Erscheinung. Ich ließ mich schon schlagen für Hitler und Co., für CVJM und für Falken, für Ideale, Armas und Angro. Ich habe es stur ausgehalten. Kunst und Künstler. Die angewandte Dialektik. Carl Schmitt ist in der politischen Praxis zum Verräter am Denken geworden. Der deutsche Faschismus hat jedoch nicht nur durch Liquidation und Vertreibung geherrscht, er hat auch durch Integration zugrunde gerichtet. Der Wiederaufbau der Bundesrepublik war das Werk des Mittelmaßes. Die Linke war verjagt und ermordet, die Rechte entehrt. In dem Zusammenhang ist sicher auch Carl Schmitt dann so wichtig geworden, weil es bei Carl Schmitt eine Definition der Feindschaft gibt, die etwas dann doch zu tun hat mit der Achtung des Kriegsgegners. Also der Kriegsgegner ist kein Verbrecher. Das ist etwas, was wir nicht mehr kennen. Die heutigen Kriege werden ja gegen Schurken geführt, ausschließlich. Beziehungsweise sie heißen auch gar nicht Kriege, sondern sie heißen Polizeiaktionen. Sie sind völkerrechtlich doch relativ unbestimmt gegenüber dem älteren Kriegsrecht. Und diese Karl-Schmidt-Linie bei ihm, diese Achtung des Feindes, die ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Dass er eben als Künstler gesprochen hat, nicht nur als Kabarettist und Analytiker der Gesellschaft in einem ungewöhnlich breiten Spektrum. Und die Analysefähigkeit, die er hatte, die er sich natürlich angeeignet hat durch die Theorie in der Studentenbewegung und durch das Lesen, dass er die Theorie verstecken konnte und nicht seine Bildung so ausgepackt hat, wie es viele gemacht haben, sondern dass das nur also indirekt rauskam und sich natürlich zu so einem eigenen Bältschen Amalgam verbunden hat. Und deshalb ist er auch heute noch modern. Das heißt, wir verstehen Adorno überhaupt erst richtig mit Carl Schmitt. Solche Gedankenbewegungen sind doch relativ selten. So eine Flexibilität, das meine ich auch mit Dialektik. Also zur Dialektik gehört eine gewisse Flexibilität des Gedankens, etwas Unstarres. Man muss plötzlich ein fernes Echo hören oder eine sehr ferne Spiegelung mitsehen können. Und darin war er groß, glaube ich. Weil in der Ansicht nach Beels jemand war, der den Kampf schätzte. Also die Militanz war Teil seiner Persönlichkeit. Aber was er überhaupt nicht mochte, war das Rumjammern. Das Rumjaunern und sich beschweren und sowas. Ja, diese berühmte dialektische Formel These, Antithese, Synthese. Da habe ich mir einen Satz gemerkt, der das alles verkörpert. Und zwar, die einen sagen, Gott existiert. Das ist ein berühmtes Bell-Zitat. Die anderen, er existiert nicht. Die Wahrheit wird wohl, wie so oft, in der Mitte liegen. Also, die Synthese der Dialekte hat er ad absurdum geführt. Das ist auch sicher seine Verbindung zu Heiner Müller, der natürlich auch mit Carl Schmitt oder mit Ernst Jünger immer gern mal argumentiert hat. Und vielleicht hat er zu Heiner Müller sogar auch auf dieser Ebene eine größere Verbindung gehabt. Heiner Goebbels, Musiker, Komponist und Weggefährte. Weil wenn man bestimmte Talkshow-Sendungen von Heiner Müller sich angeguckt hat, dann waren die in ihrem konfrontativen und humoristischen Aspekt durchaus kabarettreif. Und davon hat er bestimmt auch gelernt. Sehr beschäftigt haben ihn die Überlegungen von Heiner Müller, die er dann auch für seine Bühnenarbeit benutzt hat. Zum Beispiel die Idee, dass in einem Drama also jede Figur Recht hat, sonst ist es kein Drama. Deutschland ist nicht Hamlet. Deutschland ist Heinz Erhardt. Aber was er gehasst hat, war Befindlichkeit und Bekenntnisse, Danksagungen, Entschuldigungen. Leute, die sich permanent entschuldigen für alles, für ihr Dasein, für ihr Jetztsein, für Wegsein, für alles und für ihre Befindlichkeit. Es gibt eine zentrale Erinnerung, die ich noch sehr stark habe. Er hat mir mal einen Text geschickt. Warum er mir den Text geschickt hat, kann ich nicht mehr genau sagen. Aber da war eine Widmung vorne drauf und die war von Cioran. Die hieß, das weiß ich noch sehr genau, das war ein Zitat von Cioran: Alles, was mich aufwühlt, hätte ich Ausdruck geben können, wenn mir die Schmach, kein Musiker zu sein, erspart geblieben wäre. Das ist ein Zitat, was ich dann auch nicht mehr vergessen habe und was ihm offenbar sehr wichtig war. Und ich habe dann eigentlich erst im Nachhinein auch begriffen, wie ehrgeizig und wie mit großem Fleiß auch er sich sozusagen über das Akkordeon in die Musik begeben hat. Er hat seine so vielen Begabungen sich selbst abverlangt, dass man gar nicht mehr so genau wahrgenommen hat, was im Detail wirklich geleistet wurde. Ich meine, dass einer nicht nur schreibt, sondern für sich selbst und auch anderen zum Teil auf den Leib schreibt und das auch noch spielt und teils sogar singt und am Akkordeon sich begleitet und das dann eben auch ist, diese Figur. Denn eine abgehobene Kunstfigur war ja ganz und gar nicht. Also Interpret seiner eigenen Erfindungen zu sein, das ist auch schon sehr herausfordernd und sicherlich sehr riskant. Es gibt andere Aspekte, ich weiß nicht, ob Sie damit in Verbindung stehen, aber ich mochte ja immer auch seine Texte sehr. Ich habe mich manchmal gefragt, ob er nicht eigentlich lieber schreiben würde, als auf der Bühne zu stehen. Ich weiß es nicht. Aber es gab, wenn er auf der Bühne war, es gab durchaus eine Distanz, die immer spürbar blieb. Also er war nicht jemand, der einfach so drauf losredete, wie man es ja heute bei vielen Stand-up-Comedians sehr virtuos und schrecklich sehen kann, sondern das war immer sehr kontrolliert. Diese Kontrolle hat natürlich auch zu einer Distanz geführt, die bei mir immer auch die Frage aufkommen ließ, fühlt er sich da eigentlich wohl in seiner Haut? Aber darin war er eben auch total virtuos. Ich fand die Schärfe seiner Sätze, die waren ja nicht zufällig improvisiert, sondern waren immer hoch konzentriert und gut gebaut und auch knapp gebaut. Also da war kein Wort zu viel. Das habe ich sehr geschätzt. Ich bin ein Symbol, ich bin ein Panier und immer trommelt die Jugend auf mir herum. Dumm. Dumm, dumm. Gedichte. Optimismus. Wenn ich allein zu Hause bin, suche ich des Lebens Sinn. Diese Sucht hat keinen Zweck, drum lege ich den Löffel weg. Ist zu optimistisch, dann sollte man es ein wenig verhaltener angehen. Provoziertes Leben. Manchmal zahle ich ein Bier, manches Mal auch vier. Doch wie viel schöner ist das Leben, kriege ich einen ausgegeben. Hier klingt das Prinzip Hoffnung an, aber auch das Wissen um Enttäuschung. Gibt es doch so viele Geizkragen an den Tresen dieser Welt. Ich habe jetzt noch ein programmatisches Werk, es heißt Die guten Menschen von links. Wir streiten gegen das System der Schweine mit Versen von Heinrich Heine. Der Kampf wird gegen das Kapital gerichtet mit Hilfe von dem, was Tucholsky gedichtet. Und wir ziehen ins endgültig letzte Gefecht mit der Drei-Groschen-Oper von Bert Brecht. Doch an nur einen ich gern denk, vom blauen Bock den alten Schenk. Wir sind jetzt aus dem Zyklus Passbilder von Fassbinder oder Omi-Kleider von Romy Schneider. Das erste Gedicht heißt Wir Kritiker. Es müsste eigentlich Ihr Kritiker heißen, es heißt aber Wir Kritiker. Düster singt die Wasser lang, ein vielsam leidender Gesang. Es ist das Lied der Denkerfürsten, die schreibend nach dem Henker dürsten. Ich habe dieses Gedicht dem neuen Vorstand des Verbandes der Schriftsteller gewidmet. Das nächste Gedicht ist auch an eine Untergruppe der Bevölkerung gerichtet, an die Jugend. Das heißt daher die Jugend. Es ist die Drogensucht der Jugend, als rohe Suche keine Tugend. Doch welchen Stoff ihr euch auch reindrückt, die Eltern sind meist stark beeindruckt. Habt das auch schon sehr erfolgreich in Seniorenheim. Das nächste Gedicht ist auch ein Vierzeiler. Ich bevorzuge Vierzeiler, da sie eine Stufe mehr als die Dialektik haben. Das heißt, oh, Hegelianer, immer noch. Das heißt, wie heißt es denn? Ach ja, die Eingeborenen und die Asylanten. Und der Scherz hierbei ist folgender. Wenn wir im Ausland sind, sind die Menschen dort für uns ja die Eingeborenen. Aber für die Asylanten sind wir die Eingeborenen. Nicht? Ja. Wir lieben das Lieben, zwar hüben wie drüben, doch hassen wir Tassen, die nicht zu uns passen. Das ist eine sehr negative Realität, hinter der ich nicht stehe, aber ich habe es mal hier notiert. Der selbstbefriedete Mensch. Wenn man sich nicht selbst bescheißt, endet man wie Heinrich Kleist. Denn ohne Schutz und ohne Mogeln erschoss er sich und auch Frau Vogeln. Habe jetzt noch einen kosmischen Ausblick. Parmesan und Partisan. Wo sind sie geblieben? Partisan und Parmesan. Alles wird zerrieben. Die Gegend strahlt und du bist high, da ist's passiert and that's no lie. Die Aktentasche steht's dabei, gut, gut im Wonnemonat Mai. Deshalb rede ich jetzt über die kleinste Versicherungsversammlung auf Gegenseitigkeit, die Ehe. Wenn Ombre trifft auf Femina, dann ist auf einmal Liebe da. Die Liebe, sie ist wunderbar, sie produziert ein Ehepaar. Und damit sind wir bei den drei Säulen unserer Kultur, Hochzeit, Mahlzeit und Freizeit. Die Ehe, volkstümlich Safety Box oder L'amour s'en va, die Ehe wird nicht im Himmel geschlossen, sie wird auf Erden abgebaut. So wie Marmor im Steinbruch, so wird die Ehe im Ehebruch gewonnen. Es gibt eine empirische Beweis. Der Ehebruch ist der Rohstoff der Ehe, so wie der Einbruch der Rohstoff des Eigentums ist. Ja, nur wer sich vor dem Diebstahl schützt, weiß, wie viel Wert ihm sein Eigentum ist. Das gilt insbesondere für diejenigen, die aus Eigennutz und zur Befriedigung der Geschlechtslust heimtückisch und grausam vor einem Standesbeamten oder einer Standesbeamtin vorsätzlich zueinander, ja, ist ja schon gut, gesagt haben. Dass die Ehe von vorne so ausschaut wie von hinten, Ehe, verbindet sie mit Otto und Anna. Wenn Otto und Anna heiraten, rufen sie laut Hosianna. Ansonsten sind bei der Ehe alle Vergleiche erlaubt, noch nicht alle Griffe. Weshalb der Dichter auch singt, wenn Mann und Frau nach ein paar Jahren nicht mehr so sind, wie sie mal waren, dann schleicht der liebe Glück sich fort und übrig bleibt der Gattenmord. Denn es ist der Sinn der Ehe, dass sie bis zum Tod bestehe. Die Katastrophe macht alle gleich einerlei durch Rem. Blumenkind und Frontsalat, egal, egal, egal, egal. Letzte Dinge von staubigen Fenstern und dem Traum vom Bühnentod. Der Reiz, dass man sehr gute Witze machen kann in der Katastrophe oder unmittelbar im Anschluss an die Katastrophe, der ist bei Belz zu spüren. Das ist aber eine Form von apokalyptischem Humor. Das ist ein Humor, der nicht zynisch ist, weil er keine Zustimmung zur Katastrophe formuliert, aber der weiß, welches immense Potenzial freigesetzt wird. Ich befinde mich in der Garderobe der Studiobühne des Musongturms. Im Hintergrund hören wir die Lüftung. Im Februar leuchtet der Sonnenschein, er leuchtet und scheint und brennt in mein Fenster rein. Das Fenster ist staubig, beschmiert und trocken. Im Freien fliegen und klingen Glocken. Im Februar leuchtet der Sonnenschein, er brennt sich in mein Parkett schon ein. Im Februar brennt der Sonnenschein, vielleicht ist das endlich das Ende vom Sein. Oder vielleicht auch nein? Auf jeden Fall, es gehörte eine gewisse Todessehnsucht auf jeden Fall zu seinem Wesen von Anfang an und jetzt nicht zum Schluss hin, sondern die Todessehnsucht, die war wahrscheinlich schon in der Kindheit da. Also kann ich mir vorstellen. Ich glaube, er hat sich wirklich nicht sehr vital gesehen. Und gerade solche Leute übernehmen sich dann, gerade aus diesem Grund oft, weil er hatte ja ohnehin das Gefühl, er nimmt an so vielen Aktivitäten gar nicht teil. Ne? Ich denke, mein Traum vom Sterben ist auf der Bühne. Das muss eine ausverkaufte Vorstellung in einer großen Halle sein. Und dass der rauschende Beifall, wenn die Leute merken, ich sterbe, mich gerade noch so dann hinüberträgt, das finde ich eine tolle Sache. Ausgerechnet in seiner letzten Moderation, die lag ja hier in der Garderobe, die haben wir ja gefunden und die hat er an dem Abend vorher probiert, an dem Abend, an dem man den ersten wirklichen Auftritt hier haben sollte, hat er sich vorgenommen, über Beerdigungen zu reden. Und genau so haben wir es dann auch gemacht. Es musste genug Streuselkuchen da sein. Es müssen alle restlos betrunken sein. Und über den Toten wird auf höchstem Niveau gehetzt und geliebt. Johnny Klinke, Weggefährte und Inhaber des Varietés Tigerpalast Frankfurt am Main. Das Publikum ist lieb. Ich bin der Beste. Die Kollegen sind doof. Der Abend geht auch vorbei. Im Grunde ist alles scheiße. Aber das Schönste ist, nachher in der Kneipe noch. Man hat sich auf ihn gefreut. Warum? Weil er war ein Zecher. Er war ein wilder Zecher und ein Sitzer. Ein Langsitzer und viel Zecher. Und nachdem ich das auch bin, hat sich das natürlich mit meinen Freunden und Kollegen, beim Samwischer zum Beispiel, kamen wir nie vor 6 Uhr morgens zu unseren Hotelzimmern. Bist du am Ende, geht es dir richtig schlecht, weißt in den Weltschmerz dir gar keinen Rat, dann vergiss es, dein Leid ist nicht echt, dein ganzes Leben ist ja bloß ein Zitat.